Bei mir ist aber echt wirklich umgekehrt. Bei mir ist, wenn ich etwas niemandem sage, das ist, ja, dann ist es nicht real. Ich merke auch, erst wenn ich spreche, merke ich, was ich fühle. Das nennt auch nur noch die Sinn. Wenn wir jetzt da mal die Einleiter reparieren mussten, aber ich sehe schon, dass das auch